Lektion 7, Übung 1b. Ach, Entschuldigung, wo bitte ist die Humboldt-Universität? Die Universität? Oh, sorry, das weiß ich auch nicht. Ich bin nur zu Besuch hier. Oh, aber vielen Dank. Entschuldigung, wie komme ich zur Humboldt-Universität? Die Humboldt-Universität? Die ist unter den Linden. Am besten gehen Sie hier geradeaus über die Brücke und dann gleich links. Gehen Sie links die Spree entlang. Nehmen Sie dann die dritte Straße rechts. Das ist die Wilhelmstraße. Gehen Sie die Wilhelmstraße geradeaus. Die zweite Straße ist dann schon die Straße unter den Linden. Gehen Sie da links. Nach 800 Metern sehen Sie links die Humboldt-Universität. Also die dritte Straße rechts, das ist die Wilhelmstraße. Und dann die zweite Straße rechts? Nein, links, nicht rechts. Rechts ist das Brandenburger Tor. Sie gehen links. Es ist nicht weit. Ist da nicht auch das Deutsche Historische Museum? Richtig. Ungefähr 100 Meter weiter ist das Museum.